Du kannst gar nichts verlieren, denn du hast alles, alles nur ausgeliehen. Verträum nicht das, was du begriffen hast, denk nochmal an dein altes Ich. In den alten Zeiten warst du ein wenig mehr du selbst. Kannst noch in dir halten, was jetzt rausströmt so sehr. Ganz mal ernst, es ist vollkommen lästig. Alltagsblabla, es lässt sich nicht in Ruhe sprechen. Halt es mal auf. Es ist vollkommen lästig, Alltagsblabla, es lässt dich vorher nicht mal denken. Du sprichst eigentlich nur Grütze und hältst es für enorm. Allein der Klang der Wörter füllt es doch nicht mit Sinn auf. Ganz mal ernst, es ist vollkommen lästig, Alltagsblabla, es lässt sich nicht in Ruhe sprechen. Halt es mal auf, es ist vollkommen lästig, Alltagsblabla, es lässt dich vorher nicht mal denken. Du kannst gar nichts verlieren, denn du hast alles, alles nur ausgeliehen. Verträum nicht das, was du begriffen hast, denk nochmal an dein altes Ich. In den alten Zeiten warst du ein wenig mehr du selbst. Kannst noch in dir halten, was jetzt rausströmt so sehr. Ganz mal ernst, es ist vollkommen lästig, Alltagsblabla, es lässt sich nicht in Ruhe sprechen. Du halt es mal auf, es ist vollkommen lästig. Und Alltagsblabla, es lässt dich vorher nicht mal denken. Allein der Klang der Wörter füllt es doch nicht mit Sinn auf. Geh jetzt lieber mal nach Hause und schlaf deinen Wörterrausch aus. Komm dann morgen wieder und sprich mal dich selbst aus.